1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute wieder ganz frei und offen für alle eure Themen. Gestern hatten wir eine Themennacht, heute offene Sendung. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer hier wählen, 0800 220 50 50 oder uns mailen, domian@wdr.de. So, der erste Anrufer, er heißt Horst und der Horst ist 63. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's, Horst? Ja, ich bin auch mal vor vielen, vielen Jahren, vor 40 Jahren in einem Erziehungsheim gewesen, also in einem männlichen Erziehungsheim für bei katholischen Paternbrüdern. Das war im Raum Münster. Vor 40 Jahren? Vor 40 Jahren. Ich bin also sehr spät dahin gekommen, mit 19 Jahren erst. Mhm. Ja, und das, also wie gesagt, dieses Heim wurde von katholischen Paternbrüdern geleitet. Mhm. Ja, und ich bin dann, das war so kurz vor Weihnachten, habe ich dann versucht, dort auszubrechen oder wegzulaufen. Warum? Ja, weil ich das einfach nicht aushielt. Was hast du da nicht ausgehalten? Ja, dieser Druck und diese Schläge immer. Ja. Und dann bin ich da morgens im Turnzeug weggelaufen beim Frühsport. Naja, dann hat man mich auch wieder nachmittags aufgegriffen. Also ich bin nicht allein, wir sind mit 3-4 Mann weggelaufen. Dann hat man mich dann nachmittags aufgegriffen. Naja, und dann hieß es dann erstmal auf Zelle. Mhm. Das Zelle hieß damals, vor 40 Jahren, ganz oben unterm Dach auf einer Holzbrücke. Mhm. Erstmal ohne Decken. Das war so kalt und sowas alles. Und ja, wie, dann gab's dann so, dass dann so gegen abends 6, 7 Uhr, wir hatten ja keine Uhr oder sowas, dass dann so ein Erzieher kam, den Namen, ich weiß nicht, ob ich den sagen soll. Wer kam? Ein? Ein Erzieher. Ein R4, ja, das ist egal, ja klar, also ein Auto. Nein, Erzieher. Ein Erzieher, ach so. Entschuldigung, das habe ich jetzt völlig falsch verstanden. Ein Erzieher, nein, den Namen musst du nicht sagen. Nein, nein, natürlich nicht. Er hat meine Zelle dann geöffnet. Ja, und klar, da kriegt ich erstmal ein paar Ohrfeigen gehauen, ein bisschen geschlagen. Dann sagt er, auf einmal zieh dich aus. Mhm. Da musste ich mich ausziehen. Er hatte immer seinen Stock in der Hand gehabt. Und ich habe mich dann ausgezogen und dann sagt er, befriedige dich. Mhm. Dann kriegst du auch Decken. Ja, das habe ich dann getan aus Angst. Was heißt aus Angst? Ja, ich habe es getan, damit ich Decken kriegte. Du musstest dich dann, du warst 19 Jahre alt, vor dem Mann masturbieren. Ja. Mhm. Naja, wo das dann alles fertig war, hat er mir die Decken gegeben und dann eine Zellentür abgeschlossen. Mhm. Und ich habe dann auch gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, Hauptsache erstmal, also was. Eine Dicke hast auf der Holzbrücke. Während dieses Masturbierens, wenn ich das noch nachfrage, hat dieser Mann, dieser Erzieher, dieser katholische Geistliche, hat er dich angefasst? Nein, angeguckt. Angeguckt nur. Mhm. Ja. Mhm. Also ich musste mich mit dem Gesicht zu ihm wenden. Mhm. Tja, und ich denke, na gut, das war vielleicht einmal gewesen, Hauptsache du hast jetzt Decken, dass du nicht mehr frierst. Und am nächsten Abend. Also ich denke mal, das war so, ich kann die Uhrzeit nicht sagen, es war zwischen 6 und 8 kann es gewesen sein, kam dieser gleiche Mann nochmal und hat das gleiche Spielchen wieder versucht, mit den Decken und so. Und dann sollte ich das auch wieder machen, aber da hat es bei mir nicht geklappt, es klappte nicht. Weil du so aufgeregt und so schockiert warst. Ja, ja, und dann hat er mich geschlagen, was heißt, mit dem Stock einem so drüber geknallt. Und du musstest dich auch wieder nackt ausziehen vor ihm? Ja, ja. Und solltest masturbieren, das hat nicht geklappt, dann hat er dich geschlagen. Ja, so mit dem Stock über den Rücken. Mhm. Dann hat er die Zellentür abgeschlossen, ist gegangen. Naja, und am dritten Tag, dann kam da gar nichts. Und am vierten Tag, da kam er nochmal hoch und sagte irgendwie, na, klappt's denn heute? Oder geht es bei dir? Ich habe ihm ja keine Antwort gegeben. Hm. Und ich wollte mich dann wehren. Ich sage, ich mach das nicht. Ja. Wie mutig. Ich war 19 Jahre alt. Ja. Ich war auch kräftig. Also ich hatte, vom Körperlichen wäre ich den Erzieher damals schon überlegen gewesen. ich mache das nicht. Und da hat er seinen Schlüsselbund in meiner Hand gehabt. Ich sage, Sie können mich ruhig in den Schlüsselbund schlagen. Das macht mir nichts. Du hast ja keine Decken. Naja, und gut, dann kriege ich ihm keine Decken auf jeden Fall. Ich habe es nicht getan, ja. Ich habe auch nicht meine Hose runtergelassen. Hat er mir die Decken da im Saal in die Zelle reingeschmissen, dass die Tür zu war. Ja, und am nächsten Morgen wurde ich dann aus der Zelle entlassen, wieder zur Aufnahme hin. Naja, und das war dann eine andere Abteilung. Ich hatte dann mit dem Mann nichts mehr zu tun. Hattest du diesen Mann eigentlich vorher schon mal getroffen da in der Anstalt? Ich habe ihn nur gesehen. Wie alt war der eigentlich? Der war so 35. 35, ja. So, dann war diese Zellenzeit vorbei und wie ging das dann weiter? Ja, dann kam ich auf der Aufnahmestation. Auch wieder von Paterbrüdern und Erzieher wurde die geleitet. Naja, und da waren wir mit 20 Mann im Schlafsaal drin. Und wenn dann mal abends einer gequatscht hat, dann kamen die Erzieher rein, entweder haben sie uns geschlagen oder... Naja, sie haben dann für Ruhe gesorgt. Und dann irgendwann, wie es man ja von der Aufnahme, kommt man dann runter. Ja. Aber du sagst Aufnahme, du warst doch vorher schon dort gewesen. Ja, Aufnahme, das ist die Abteilung, wo man erst drauf ist. Okay, ja, ist doch egal. Okay, wie ging es dann weiter? Ja, da kommt man dann so in andere Häuser rein und dann musste man also jeden Tag arbeiten gehen. Kam es denn dann nochmal zu Übergriffen sexueller Art? Nein. Also war es bei dir, ich sag mal Gott sei Dank, in diesem Rahmen geblieben? Ja, er hat es noch einmal versucht. Ja. Aber da ist nichts draus gewonnen. Da kamen auch Leute gleich dazu und das klappte dann nicht. Habt ihr Jungs, ich meine, du warst ja wirklich da schon alt für so ein Heim, habt ihr Jungs so untereinander gesprochen über solche Sachen? Hast du denen das erzählt? Ja, doch, wir haben dann immer gesagt, also er war bekannt als schwule Sau, wurde immer gesagt. Gab es andere Übergriffe? Haben die anderen Jungs dir auch irgendetwas erzählt? Er hat sich immer mit kleinen, also mit jungen Mängels bewegt, also die so 15, 16 waren. Achso, da warst du eigentlich schon eine Ausnahme, weil du zu alt warst? Ja. Weißt du, ob es auch zu Vergewaltigungen gekommen ist? Oder anderen sexuellen Handlungen? Alle hatten da Angst. Der hat auch keiner groß drüber erzählt. Die wollten alle nur noch da raus. In der Zeit, das ist jetzt so lange her, vor 40 Jahren, über 40 Jahren, da traute man sich das ja auch überhaupt nicht irgendwie irgendjemandem zu erzählen. Ja, keinem traute man zu erzählen. Ja, und ich bin dann auch irgendwann entlassen worden, kurz vor meinem 21. Lebensjahr. Naja, und wie gesagt, ich habe das irgendwie verdrängt. Ja, und dann habe ich so schon ein paar Jahre später habe ich geheiratet und dann kam das zwischen meiner Ehe, kam das dann wieder richtig hoch. Auch beim Sex mit meiner Frau, das klappte dann nicht mehr so richtig. Erst ging es noch, und aber das wurde dann immer schlimmer. Ich kriegte dann auch Schlafstörungen, also, und dann wachte sie auf, wenn ich nachts im Bett plätschnass geschwitzt war und bin dann erschrocken hochgesprungen. Also sind diese Vorfälle, die zweimal stattgefunden haben, auch ohne dass er dich angefasst hat, dennoch so gravierend gewesen für deine seelische Entwicklung? Ja, ich habe immer nachts, wenn es dunkel wurde, kriegte ich Schlafängste und ich habe immer gedacht, da geht die Tür auf. Also im Geist habe ich mir gedacht, da kommt der Erzieher rein. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du bist heute 60 Jahre alt und du erzählst das so, als wäre es gestern. Ja, ich habe es nie vergessen. So präsent ist es im Kopf. Ja, und dann habe ich das versucht zu verdrängen. Erst mit Alkohol, dann mit Tabletten. Wir haben zum Arzt gehen, zum Nervenarzt. Ich sage, Schlafen haben sie mir. Und das mit Tabletten versucht und mit Alkohol versucht. Naja, meine Ehe ist dann auch kaputt gegangen, meine Frau das dann auch. Das muss man sich mal vorstellen, dass das auch eine Folge dann davon ist, dass deine Ehe gescheitert ist. Hast du denn diese seelische Verletzung, meinst du, sie zumindest heute im Griff zu haben? Na, ich habe heute noch mit meinem Hausarzt gesprochen. Auch die Heimleitung hat mich schon angerufen. Die Heimleitung von damals? Ja, ich hatte mich dabei, da gab es so diese 800er Nummer im Fernsehen bei euch. Ja, ja. Und da habe ich mich gemeldet und habe ich gesagt, wo ich war. Und da hat mich die Heimleitung gleich angerufen. Achso, das Heim gibt es also noch? Und da haben sich die jetzigen Leiter des Heims bei dir gemeldet? Ja, richtig. Und was wollten die? Ja, haben mich gefragt, wer das war und dann habe ich das alles gesagt. Ja. Und dann haben sie das, also mit den Schlägen und so, das haben sie gleich zugegeben, dass das war. Und dann habe ich auch den Namen des Erziehers gesagt. Und dann sagt er, ob ich in Behandlung wäre. Ich sage, mein Hausarzt, der weiß nicht alles, aber der hat mir schon geraten, dass ich zu einem Psychologen oder Psychiater gehen soll. Mhm. Und ich habe jetzt am 17. Termin beim Psychiater. Ja, sehr gut. Weißt du, ob dieser Mann noch lebt? Ich denke mal, ja. Ja. Wenn du das in den letzten Wochen so, du hast es ja dann auch, wie wir alle mitbekommen, die vielen Berichterstattungen im Fernsehen über die furchtbaren Vorfälle in den letzten Jahrzehnten. Wie hast du das empfunden, dass nun jetzt nach so viele... Da ist es erstmal wieder richtig in mir hochgekommen. Ja. Da ist es erstmal... Ja, es ist wirklich traurig, dass es erst so spät jetzt alles an die Öffentlichkeit kommt, dass nicht vorher schon irgendwann der Damm gebrochen ist. Sie glauben gar nicht, was man für ein Schamgefühl hat. Das glaube ich schon. Was man sich schämt und vor allen Dingen... Selbst in meinen stärksten Rupf, wenn ich noch so stark, ist egal wie betrunken ich gewesen wäre, ich hätte das nie einem Menschen erzählt. Ich glaube ja sogar, dass das Schamgefühl bei Männern, wenn denen so etwas passiert ist, noch größer ist als bei Frauen. Ja, ich konnte auch mit meiner Frau nicht darüber sprechen. Na, jetzt war ich heute Morgen, wie gesagt, nochmal bei meinem Hausarzt gewesen, der weiß auch einiges, aber nicht alles so. Und der sagte mir nur, warum soll jetzt deine Krankenkasse dafür aufkommen? Ja gut, jetzt sind wir bei einer ganz anderen Problematik. Das müsste eigentlich jemand anders bezahlen. Therapie. Er hat das heute nur so gesagt, er kam dieses Gespräch ganz so drauf. Ja. Ich sehe nicht ein, dass dafür die Krankenkasse aufkommen muss. Ein sehr richtiger Aspekt, über den ich so auch noch nichts gelesen habe oder gehört habe. Das stimmt in der Tat, ja. Ja. Horst, ich danke dir, dass du den Mut gefunden hast, dir das zu erzählen. Das ist ja sicher auch nicht so einfach, dann in so einer großen Öffentlichkeit, wenn auch nur am Telefon, aber immerhin darüber zu sprechen. Ich hab den ganzen Abend schon hier nervös gesessen. Ja, alle Achtung. Vielleicht ist es aber auch gut für dich, dass du es jetzt nochmal ausgesprochen hast und vielleicht animierst du auch noch weitere, die bisher noch geschwiegen haben, auch weiter an die Öffentlichkeit zu gehen und das Gespräch zu suchen. Ja. Ich würde dir gerne noch anbieten, Horst, dass du ein Gespräch mit meiner Psychologin führst, die Elke, die ist heute Nacht hier. Ja, könnte ich machen. Ja, die würde dich dann zurückrufen, dann legst du auf und sie ruft dich gleich an. Gut, danke schön. Danke und dir wünsche ich alles Gute und vor allen Dingen, dass das medizinisch dann auch erfolgreich ist und dass es dir besser geht demnächst. Ja, ich hoffe ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Und hier ist die Annika und Annika ist 19. Guten Morgen, Annika. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also bei mir geht es um meine Zukunft quasi. Also ich bin jetzt gerade mit einem Abitur und ich habe jetzt die Möglichkeit, nach dem Abitur ein Praktikum in Berlin zu machen. Ja. Ich komme aus einer ziemlichen Kleinstadt, also aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Köln und das ist natürlich ein ziemlicher Kulturschock, erstmal dahin zu gehen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich da so vereinsame oder... Weil ich kenne niemanden da, ich war noch nie in Berlin und das ist eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Ja, was ist denn das für ein Praktikum, was du da machen möchtest? Das wäre bei Exit Deutschland, das ist so ein Aussteigerprogramm für Rechtsradikale und die machen Aufklärungsarbeit in Schulen und solche Sachen. Das ist doch hochinteressant. Ja, auf jeden Fall. Wie lange könntest du das da machen? Ein Jahr. Ein Jahr sogar? Ja. Und das wäre dann ein Fulltime-Job, ne? Kann man so sagen. Ja, genau. Mhm. Annika, meine spontane Regung, mein spontanes Gefühl gerade, super. Sei froh, dass du diesen. Auf jeden Fall. Das ist eine super Möglichkeit, auf jeden Fall. Aber ich will deine Berlin-Angst ein bisschen nehmen. Ja, das finde ich super. Ich kann das verstehen, wenn man aus einem kleinen Ort kommt und dann in die große Millionenstadt und Weltstadt. Das ist ja eigentlich unsere einzige wirkliche Weltstadt neben Hamburg und München. Ja. Dass man da ein bisschen Bammel hat. Aber es ist eine saugeile Stadt. Ja, es ist eine schöne Stadt. Natürlich. Man kann tolle Sachen erleben und sehen. Und ich sag dir, wenn du in dem Bereich arbeitest, den du gerade genannt hast, wirst du ganz schnell auch Leute und auch interessante Leute kennenlernen. Sodass du da gar nicht alleine sein wirst müssen. Bin ich ganz sicher. Ja, mir fällt es auch sehr schwer, meine Freunde hier hinter mir quasi zu lassen. Ich meine natürlich, dass das halt wahrscheinlich nicht abbrechen wird, aber meine Freunde und meine Familie sind mir halt auch sehr wichtig. Aber guck mal, du gehst ja nicht nach New York. Also Köln, Berlin, das sind mal läppische 600 Kilometer. Ha, läppisch. Naja, also da kann man schon in Kontakt bleiben. Ja. Das musst du machen. Das ist eine Chance, wenn du diesen Praktikumsplatz hast. Die musst du nutzen. Du machst tolle neue Erfahrungen in einer ganz anderen Umwelt. Ja. Und Umgebung, du bist in einer tollen Stadt und wie gesagt, durch diese Arbeit lernst du bestimmt gute Leute auch kennen. Ja, soweit ich weiß, sind die Mitarbeiter in der Initiative selber nicht in meinem Alter Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass wenn ich da zum Beispiel in eine Einzimmerwohnung ziehe oder so, dass ich dann, ich bin nicht der Typ, der jetzt unbedingt alleine weggeht und dass ich dann einfach vereinsame, dass ich niemanden kennenlerne. Vielleicht könntest du dir ja auch ein WG-Zimmer suchen in Berlin. Dann, ja, das wäre auch eine Alternative. Das natürlich, aber ja. Ist für einen Einsteiger immer interessanter, in einer WG zu wohnen. Ja, stimmt. Aber weißt du, klar, das ist immer ein bisschen schwierig, aber da muss man am Anfang da ein bisschen gegen die Ängste angehen. Ja. Und ich garantiere dir, wenn du ein Jahr da bist oder schon nach einer gewissen Zeit, wirst du sagen, wow, gut, dass ich es gemacht habe und dass ich meinen Kaff hier verlassen habe, zumindest für eine gewisse Zeit. Was sagen denn deine Eltern? Meine Eltern stehen auf jeden Fall voll hinter mir. Mhm. Also die finden das auch super. Die sind natürlich nicht unbedingt begeistert, dass ich dann ein Jahr so weit weg bin, weil die mich dann auch vermissen werden, hoffe ich. Aber die unterstützen mich auf jeden Fall. Die wollen auch, dass ich das mache. Was sind denn dann deine weiteren Pläne, wenn das Jahr vorbei ist? Also ich würde gerne Politologie oder Jura studieren. Am besten dann auch gleich in Berlin. Ja, das wäre natürlich super, wenn ich mich dann erstmal eingelebt habe. Also, ich möchte dir Mut machen, geh nach Berlin, das ist eine saugute Stadt und du wirst es nicht bereuen und du lernst, Mensch, man lernt in Berlin auch so leicht Leute kennen, wenn du mal in ein paar Clubs gehst oder ein paar Cafés in den entsprechenden Szenevierteln, geht das ganz, ganz schnell. Es treiben sich so viele interessante Gestalten dort rum. Ja. Hin, mach es. Ja, gut. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch, kostenfrei natürlich wie immer. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Gerd, Gerd ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Gerd. Jo. Weswegen rufst du mich an? Wegen was? Wegen gestern. Wegen Gestank und weiß ich was alles gefühlt. Genau, gestern war das Thema, alle ekeln sich von mir. Genau, genau. Ist das bei dir so? Jo. Warum? Moment, ich habe offene Füße. Du hast offene Füße? Ja, war jetzt im Krankenhaus, bin nach Radolfzell gefahren. Ja. Ja, mit der Bahn. Mit der Bahn, ja. Ja, unterwegs hat der Schaffner das Abteil geräumt. Das war schon lustig. Mhm. Damit ich das Abteil für mich alleine hatte, wegen Stank. Ach. Toll, ne? Also deine Füße stinken so sehr, dass du selbst... Ja, von dem Pflaster, was drauf ist. Was heißt denn offene Füße? Was habe ich mir drunter... Offene Stellen. Offene Stellen, die heilen nicht zu. Die heilen nicht zu. Und jetzt habe ich in Radolfzell endlich Erfolg gehabt. Ja. Ja. Das ist mal das eine. Nur muss das weiter versorgt werden. Da kommt jetzt die Sozialstation zu mir und macht mal das. Wie viele offene Stellen an den Füßen hast du denn? Inzwischen sind noch zwei. An jedem Fuß einen? Nee. An einem Fuß? An einem Fuß zwei Stellen. Ja. Wie groß sind die? Fünf Mark Stückchen groß, was die vorne haben. Ja. Am Fuß vorne. Und warum stinkt das so? Durch die Pflasterauflage. Durch die Pflasterauflage stinkt das? Das ist ein Pflaster, das heißt Komfil. Ja. Ja. Ja. Das habe ich irgendwann mal in Heidelberg gekriegt, im Krankenhaus. Ja. Und dann hieß es, das soll ich nicht mehr nehmen und hin und her und dann noch einmal und noch einmal. Und dann kam ich nach Radolfzell ins Krankenhaus und die haben das selber wiederverwendet. Also stinkt das Pflaster, nicht die Wunde? Die Wunde in Verbindung mit dem Pflaster. Ach so, also wenn das Pflaster, wenn du das Pflaster abnimmst, dann stinkt es nicht so sehr. Die Wunde selber stinkt nicht. Ah, verstehe. Hm? Das Pflaster, was sich da setzt, in der Wunde drin. Aber du hast doch dann in dem Zugabteil auch Schuhe angehabt, oder nicht? Nee, ich habe nur Schlappen an. Ach so, weil das nicht geht mit den Schuhen. Ich kann sowieso im Moment kein Auto fahren, nix. Verstehe. Das ist aber dann eine peinliche Situation gewesen, oder? Beschissen ist das. Entschuldigung. Ja, bevor der Schaffner da die anderen rausgenommen hat. Ich sage hier im Nahverkehr sogar. Ja, da saßen doch noch andere Leute mit dir drin in dem. Aber natürlich, der hat dann oben noch, das ist dieser, wie heißt er? Schwarzwald-Zug gewesen von Karlsruhe aus. Haben denn die anderen Leute was gesagt? Natürlich, die sind auf den Schaffner losgegangen. Der stinkt. Echt, das haben die gesagt? Die haben gesagt, der stinkt hier, der ältere Herr stinkt. Ja. Oh, das ist aber auch eine harte... Das ist hart. Das ist ja hart. Hm? Und hast du dem Schaffner erklärt, warum das so ist? Ich habe dann das gesagt. Ja. Hm? Und daraufhin hat er dann die Leute umgesetzt, dahin, dorthin. Ja. Ja. Und hat eben da Ordnung gemacht. Ich konnte bis Radolfzell alleine fahren. Ja. Das Abteil für mich allein. Ja, das ist ja dann ein kleiner Trost gewesen in der ganzen Geschichte. aber man schämt sich dann ja doch, ne? Na ja, klar. Ja. Wie kommt das eigentlich? Wie kriegt man offene Füße? Habe ich noch nie gehört so. Ich habe es von meinen Großmüttern geerbt. Ja. Beiderseits. Die waren beide damit behaftet. Ja, kommt das von ganz alleine oder wie? Das sind Venensachen gewesen, dann wurden die Venen gezogen, wurde Venen operiert, weiß ich was alles. Und hieß immer, es wird besser. Und trotzdem, ich habe ewig Probleme mit offenen Stellen gehabt. Wo sind diese offenen Stellen denn genau? Unten, unter auf dem Fußballen oder oben? Nee, vorne auf dem Fußrücken. Ja. Und am Knöchel. Ja. An den Knöcheln. Und irgendwann platzten die einfach mal so auf und gingen dann nicht wieder zu? Ja, genau. Ach. Und wie alt warst du, als das zum ersten Mal so war? Ich hatte meine erste Venenentzündung mit 14,5. Mit 14,5? Hatte ich die erste Venenentzündung. Also mit als pubertierender Junge? Genau. Ach, und hast dein ganzes Leben nicht damit rumgeschlagen? Ich habe nie große Erfolge gehabt. Beine gewiegelt, Gummistrümpfe angezogen, toten Teufel. Ach. Hm? Bist du Diabetiker? Nein, nee. Eben nicht. Deswegen in Radolf Zell war ich in der Diabetesabteilung gelegen. Ja. Ne? Wir haben auch täglich geguckt, gemacht, getan, ob ich Diabetes habe. Nix. Dieses Problem mit dem Stinken, hast du das dann schon über viele Jahre? Oder nee, jetzt? Das habe ich erst, seitdem ich diese Pflaster drauf habe. Ach so. Lebst du alleine? Ja. Ja, dann geht das ja. Inzwischen. Letztes Jahr ist meine Katze noch gestorben. Ach so. Und warst du mal verheiratet? 16 Jahre verheiratet und dann war ich 27 Jahre in Wilder Ehe. Achso, und wo, was ist mit der Frau? Die wohnt nebendran, hat mit ihrer Tochter Arbeit. Was die hat die? Will von mir nichts mehr wissen. Die will von dir nichts mehr wissen. Und nee. Was hat die mit ihrer Tochter Arbeit? Nee, so arg ist nicht. Die Tochter ist inzwischen 33, 34. Also. Naja, auf jeden Fall, die will nichts mehr wissen von dir. Die will nichts mehr wissen. So, kann man denn hoffen, dass das durch diese sehr stinkenden Pflaster, das jetzt ein bisschen... Genau. Dass es ein bisschen besser wird, kann das sein? Ja, das kannst du hoffen. Das hoffe ich auch. Ja, das hoffe ich aber für dich auch, damit du wieder ganz entspannt... Aber ich habe noch einen Tipp für dich. Ja, gerne. Ja, und zwar noch ein ganz anderes Thema. Migräne. Ja. Was, Migräne? Ja. Ja. Das ist auch ein Erbstück, was ich habe. Oder hatte, besser gesagt. Da hat mein Chef zu mir gesagt, geh zur Akupunktur, da macht er das Kopfweh weg. Ja. Ja. Das war eigentlich, was mir da geholfen hat. Ja, ist oft ein guter Rat, Akupunktur. Ja, aber es muss richtig gemacht werden. Absolut. So, Gerd, jetzt wünsche ich dir, dass deine Füße wieder... Pass auf, jetzt ist Kontext gekommen. Im Krankenhaus sind sie da gewesen, man müsste da Akupunktur machen. Wegen der Füße, oder was? Nee, wegen Knie, weil ich Kniegelenkprobleme habe. Ja. Hohen Blutdruck und leider so ein Mist. Ja. Ja. Ja. Ich mache gar nichts mehr, ich lasse es, wie es ist. Lieber habe ich die Schmerzen, anstatt Tabletten zu fressen. Verstehe. Also, aber wir haben jetzt gerade über die offenen Füße gesprochen. Ja, und die Stinkfüße. Die sind so weit im Griff. So, ich hoffe, dass die ganz zuheilen wieder. Und damit du entspannt im Schwarzwald-Express fahren kannst, ne? Oh ja. Ja, lieber Gerd, alles Gute wünsche ich dir. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute. Dankeschön, tschüss. Mach so weiter. Tschüss. Ja, tschüss. Das war unser Gerd aus Süddeutschland. Ach, ich will auch mal zwischendurch Petra grüßen und ihren netten Mann. Ich glaube, jetzt weiß Petra und ihr Mann Bescheid. Machen wir mal so zwischendurch. Hier ist Marie-Louise. Marie-Louise ist 56. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich freue mich, durchgekommen zu sein. Ich schaue mir schon seit einiger Zeit deine Sendung nachts an. Ja? Ich bin eine Nachteule und ja, es geht sich eigentlich darum, dass ich eine Horror-Ehe hinter mir habe. Oh. Und seit 14 Tagen frisch getrennt bin. Wie lange warst du denn mit diesem Horrormann zusammen? Ja, leider Gottes 35 Jahre. 35 Jahre? Jawohl. Und es war eine Horror-Ehe? Zum Schluss, ja. Wie lange war es schlimm? Wie viele Jahre? Seit wann wurde es richtig schlimm? Seitdem ich krank bin. Ich habe seit 6 Jahren eine chronische Krankheit. Ja. Und bin auch schon seit vielen Jahren dialysepflichtig und Seit dieser Zeit, seit 6 Jahren war es ganz schlimm. Was war denn das, beschreib mal, was war denn das Schlimme in dieser Ehe? Mein Mann war und ist ein absoluter Kontrollfreak. Mhm. Er hat alles kontrolliert, was ihm vor die Flinte kam. Immer in der Absicht, mich klein zu kriegen, mich niederzumachen. Mhm. Sag mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Ja, er zählte die Brotscheiben, wenn er vom Dienst kam. Ich hätte ja Besuch haben können. Wenn ich morgens dann eine Scheibe Brot mehr gegessen habe zum Frühstück, das ist lächerlich, das ist aber Tatsache. Mhm. Mittlerweile kann ich drüber lachen. Es war eine Zeit gegeben, da konnte ich da nicht drüber lachen. Dann musste ich mich rechtfertigen, wegen der eine Scheibe Brot mehr, die fehlte. Dann unterstellte er mir, dass ich also Besuch gehabt hätte, männlichen Besuch, wo ich mich dann mit rumgetrieben habe. Sag noch ein Beispiel. Es gibt viele Tassen gezählt in der Spülmaschine. Er ist ständig in meinen Sachen rumkontrolliert. Mhm. Ich bin Dialysepatientin und bin also darauf angewiesen, dreimal die Woche an die Maschine. Mhm. Da bin ich mit meinem Leben von abhängig. Ich habe chronisches Nierenversagen, stehe auf der Warteliste für eine neue Niere. Ja. Und was war das mit dann den Tassen? Hat er diese Zeit genutzt, meine Sachen durchzukontrollieren. Mhm. Erst habe ich es gar nicht gemerkt, dann hat er sich also durch viele Dinge verraten, dann habe ich mir selber Zeichen an die Sachen gemacht und war das denn gerade mit den Tassen in der Spülmaschine? Das habe ich nicht verstanden. Die Tassen in der Spülmaschine hat er auch gezählt, weil er dachte, ich hätte männlichen Besuch gehabt. Also war der manisch eifersüchtig? Ja, eigentlich ja. Also, der hat dich konfrontiert mit ganz schlimmem und dich verletzendem Misstrauen. Ja, mit schlimmem Misstrauen. Hat auch in der Öffentlichkeit, das macht er also bis zum heutigen Tag, geht er erzählen, ich würde mich überall prostituieren. Selbst im Internet. Er hat, während ich in der Dialysebehandlung war, hat er meine Freundin angerufen in Essen und hat gesagt, also ich würde mich im Internet prostituieren. Er wüsste nur nicht, ob ich Geld dafür kriege. Was heißt das? Was hast du angeblich getan im Internet? Ich hätte pornografische Bilder von mir ins Internet gestellt. Das stimmt überhaupt nicht. Hat er die ganze Zeit im Internet gesucht, ob er irgendwelche Bilder von mir findet. Aber was treibt diesen Mann denn an? Keine Ahnung. Du hast ihn auch früher anders kennengelernt. War er anders früher? Er war immer schwierig. Er war immer sehr schwierig. Nur ich habe verdrängt. Ich habe es irgendwo nicht wahrhaben wollen. Ich habe auch immer gearbeitet. Kinder hatten wir keine. Mhm. Richtig gesund war ich eigentlich nie. Ich habe trotz meiner Erkrankung bin ich immer wieder arbeiten gegangen. Sag mal, Marie-Louise, nach so vielen Jahrzehnten, das war immer ein schwieriger Mensch, sagst du, und in den letzten Jahren hat er dir das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt bist du seit 14 Tagen frei von ihm. Ja, ja. Wie kam es zu diesem Schritt, sich jetzt von dem Mann zu trennen? Körperliche Gewalt. Oh. Was hat er gemacht? Er hat mich gepackt, er hat mich aufs Sofa gedrückt und er hat mir den Schandarm gepackt, wo die Dialyse drüber läuft. Mhm. Das ist eine Operation, eine sehr große Operation, muss da stattfinden, damit diese Dialyse überhaupt stattfinden kann. Mhm. Da wird ein Kurzschluss an der Arterie und der Vene gemacht, damit die Dialyse effizient ist. Genau, ja. Und und dieser Dialyseschandarm hat er sich gepackt und hat da so fest zugedrückt, dass ich gedacht habe, dieser Schandarm ist kaputt. Ich muss dazu sagen, ich hatte im Mai noch vorher Jahr im Mai eine sehr große Operation und da ist ein Schandaneurysma entfernt worden. Das hat sich rausgesetzt. Das war für sich groß und durch dieses große Aneurysma wurden körpereigene wegoperiert. Das heißt, und ich habe eine Prothese da drin. Ja, das heißt, durch diesen Gewaltakt hätte der dich umbringen können. Nicht direkt umbringen, aber er hätte das so riskieren können, dass ich keine Dialyse mehr bekomme. Mhm. Ich kann dann zwar irgendwie über andere Methoden dialysiert werden, über einen Schelden oder über einen Demos. Aber ich hoffe, es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen, aber er hat dann gesagt, ich sage, was hast du vor, willst du meinen Schandarm demolieren? Mhm. Du weißt doch, was das heißt, wenn der verletzt ist. Mhm. Und dann sagt er zu mir, das wäre nicht sein Problem, sondern einzig und alleine mein Problem. Aber dieser Mann muss dich ja fast hassen. Er hasst mich. Warum? Ich habe seit 4 Jahren eine Affäre und ich muss dazu sagen, ich habe bei diesem Mann, erst war es eine Affäre und mittlerweile, wir lieben uns, wir wollen zusammenbleiben. Seit wann wusste denn dein Mann von dieser Affäre? Von vornherein. Von vornherein. Und warum hast du dich nicht von vornherein von deinem Mann getrennt? Gute Frage, ne? Gute Frage. Schnelle Antwort, mein sozialer Standpunkt, ich bekomme Rente, die ist nicht, ich habe zwar 35 Jahre meines Lebens gearbeitet, war voll berufstätig, aber diese Rente. Verstehe. Ja. Das reicht dann nicht aus. Dann meine gesundheitliche Situation. Angst vor der eigenen Courage. Angst vor der eigenen Courage. So. Aber jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Jetzt ist es definitiv so. Es gibt kein Zurück mehr. Wo bist du oder wo ist er im Moment? Er ist noch in unserer alten ehelichen Wohnung. Und du? Ich bin in einer neuen Wohnung eingezogen, zwar im selben Ort, aber er weiß nicht wo. Na, das wird er schnell rauskriegen. Meinst du, er lässt dich in Ruhe oder setzt er dir noch irgendwie zu? Ich habe schon zwei einstweilige Verfügungen gegen ihn erwirkt. Einmal wegen der üblen Nachrede, die er immer noch betreibt. Er hat also jetzt vor 14 Tagen, muss er noch eine Freundin getroffen haben. Der hat er auch erzählt, obwohl ich ausgezogen bin, hat er ihr erzählt, also ich würde mich überall prostituieren und so. Also er lässt es nicht, trotz einstweiliger Verfügung. Das ist ja ein Drama. Dann du hast schon genug mit deinen Erkrankungen zu tun. Und jetzt so eine Psychohölle erlebt zu haben mit diesem Mann. Was ist denn mit deinem neuen Freund? Wie ist die Situation da? Die Situation ist so, ich bin ehrlich, er ist noch zu Hause. Er hat zwei erwachsene Kinder. Ja. Er befindet sich noch in einer Ehe, aber so wie er sagt, ist die Ehe vorbei. Das heißt, es kann sein, dass ihr sogar irgendwann richtig zusammen... Dass wir richtig zusammenkommen. Ja. Er gibt mir auch das Gefühl, dass es so wirkt. Wir lieben uns. Ich merke auch an ihm, an seinem Verhalten, dass es also bei ihm schon was Ernstes sein muss. Ist dir denn nicht jetzt ein Riesenstein vom Herzen gefallen, nachdem du den endlich jetzt los bist, den Typ? Doch. Also fast los bist. Geschieden seid ihr ja noch nicht, aber das kommt ja noch dann sicher. Vorher habe ich das Trennungsjahr beantragt. Wir haben dann auch das Trennungsjahr eben durch diese Erkrankung. Habe ich dann das Trennungsjahr mit ihm in der gleichen Wohnung verbracht, weil ich auch einfach nicht wusste, auf was ich mich da einließ. Mhm. Und das hat er dann dauernd unterlaufen und immer wieder untergraben. Und das wurde dann im Gericht zu schwammig und das ist dann aberkannt worden. Ja, also es dauert noch eine Weile. Er hat auch gesagt, trotzdem, dass er diesen Psychotherapeut bei mir betrieben hat, hat er im Gericht gesagt, er würde mich noch lieben und er würde mit mir verheiratet bleiben wollen. Achso, aber du aber nicht. Nee, er hat mich wohl im Gerichtssaal denunziert. Er hat also gesagt, also ich würde mich prostituieren überall. Ne? Sagt aber im gleichen Atemzug, er will mit mir verheiratet bleiben. Ja, furchtbar. Furchtbar, was für eine Geschichte. Was für eine schreckliche Geschichte. Ja. Du hast gerade gesagt, der hasst dich. Er hasst mich. Hast du den auch mittlerweile? Ja. Da ist auch nichts mehr sentimentalen Gefühlen, gar nichts. Nein, gar nichts. Du willst den radikal aus deinem Leben. Menschen. Ja, völlig, ne? Ja. Raus aus deinem Leben. Ja. Ich gratuliere. Er hat mich auch in der Ehe zum Teil wie eine Prostituierte behandelt. Auch Marie, unser persönliches Liebesleben, wo es noch stattgefunden hat, das ist ja schon Jahre her, da hat er dann, wenn er irgendwie mit mir nah sein wollte, dann hat er mich so behandelt wie eine Prostituierte und hat gesagt, Martini, du wirst nochmal fällig oder... also immer abschätzig dich behandelt. Ja, oder wenn ich dann hier bei uns im Ort, ist eine Boutique, die haben sehr ausgefallene, teure Sachen, ich lege sehr großen Wert auf ein gepflegtes Erscheinen. Ja. Und dann hat er dann zu mir gesagt, und die sind also dementsprechend auch vom Preis her nicht gerade preiswert. Hm. Und dann hat er dann, wenn ich dann schon mal was Schönes gesehen habe, dann ist er dann, und ich habe mir das dann nicht gekauft, weil es mir dann effektiv zu teuer war. Hm. Dann hat er dann gesagt, das liegt doch nur an dir, ob du dir das kaufen kannst oder nicht, geh mit mir in die Kiste, dann kannst du es dir holen. Bah, sage ich nur bah, Marie-Louise. Ja. Ich gratuliere dir, dass du den Schritt gemacht hast. Ich möchte auch an andere Frauen appellieren, die das jetzt mithören oder mit irgendwie das verfolgen, dass man nicht aufgeben soll, dass man trotz chronischer Erkrankung, trotz persönlicher Einschränkung, dass man nicht Angst vor der eigenen Courage haben muss, so wie ich es gehabt habe. Und dann vielleicht schon viel früher handeln sollte. Ne? Viel früher handeln, denn man verschenkt sein eigenes Leben. So sehe ich es auch. Also, ich gratuliere dir nochmal und wünsche dir jetzt für den Schritt in dieses neue Leben wirklich alles Gute, dass du noch viele tolle und wirklich auch erfüllte Jahre jetzt vor dir hast mit deinem neuen Freund und überhaupt, dass du alleine in Ruhe und in Frieden leben kannst. Ja. Alles Liebe, alles Gute, Marie-Louise. Dankeschön, Julian. Dankeschön. Ciao, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Frank ist hier. Franke ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Ich wurde von meiner Frau vergewaltigt. Du wurdest von deiner Frau vergewaltigt? Ja. Wann? Oder von meiner Ex-Frau. Wann war das? Die Übergriffe fingen 2007 an. Übergriffe, sagst du, das gab es öfter. Ja. Wie oft? Das fing also April an und endete im August. 2007. Ganz genau. Wie hat deine Frau dich vergewaltigt? Erst auf die ganz normale Tour, also mit, man kann wirklich so sagen, am Bett erstmal gefesselt, so Kleinigkeiten erst gemacht und dann fing sie hinterher wirklich an mit Peitschen, Dildos und das ganze Sortiment, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Da meine Frau auch ein bisschen devot war, also dominant war und ich ein bisschen so devot, war das natürlich hart. Das heißt, die hat sich Dildos besorgt? Ja. Und hat diese Dildos bei dir eingeführt, ja, gegen deinen Willen? Ja. Mit Gewalt eingeführt? Ja. Warum hast du dich nicht gewehrt? Ich habe es versucht gehabt, ging nicht. Warum weil nicht? Zu dem Zeitpunkt war ich in der JVA im offenen Vollzug gewesen. Und ich habe es da zwar auch kundgetan, aber irgendwo wurde ich nicht für ernst genommen. Moment mal, eins nach dem anderen. Weil das ein seltenes Thema ist. Ja, lass mich mal von vorne fragen. Du sagst, du wurdest festgebunden am Bett. Ja. Auch da kann man sich ja als Mann oder überhaupt als Mann natürlich viel, viel besser wehren und sagen, hier komm, du bindest mich nicht fest. Damit fing es doch schon an. Ja, nur meine Frau, die war körperlich überlegen. Die war dir so überlegen, dass sie dich festbinden konnte am Bett? Ja. Beschreib dich mal, wie groß bist du, wie schwer bist du? Gut, ich bin zwar 1,87 Meter groß, ungefähr knappe 90 Kilo. Wie? Und deine Frau? Die ist 1,80 Meter groß und auch so 85 Kilo. Und die war dir körperlich, also kräftemäßig überlegen? Ja. Hast du dich denn gewehrt bei diesen Festbindeaktionen? Ich habe erst alles dagegen getan, dass es erst gar nicht so weit kommt, indem ich dann einfach geschlafen hatte und so weiter, aber im Endeffekt hat das nichts gebracht. Warst du immer am Bett angebunden, wenn sie das gemacht hatte? Ja. Entweder mit Stricken oder mit Handschellen, was sie sich dann so nach und nach eigentlich besorgt hatte. Ich kann mir das ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Auch wenn ihr kräftemäßig ebenbürtig wart, dann muss es doch eine Rauferei oder eine Rangelei gegeben haben. Ich würde mich doch niemals anbinden lassen von jemandem, auch wenn er mir also körperlich auf gleicher Höhe wäre. Auch selbst wenn er mir überlegen wäre, würde ich mich doch wehren. Ja, es ist einfach so, weil Gewalt in der Ehe wird ja nun hart bestraft und zu dem Zeitpunkt, wie ich ja schon sagte, war ich ja im offenen Vollzug gewesen. Und wenn das da irgendwie an die oberste Leitung gekommen wäre, ist man dann automatisch gleich wieder in den geschlossenen Vollzug. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Also du hast Angst gehabt, dass wenn du dich wehrst, dass sie irgendwie in einer Weise schlecht über dich spricht und dich in der Art und Weise dann erpresst. Ja. Dass sie dir irgendetwas vorwirft, was gar nicht stimmt. So schaut's aus. Und somit wärst du deine Bewährungsstrafe losgeworden. Oder alles wäre dann... die ganzen Lockerungen, die man eigentlich auf einem Vollzug hatte, die wären dann weg gewesen und dann wäre sofort der geschlossene Vollzug. Heißt, sie war dir nicht nur körperlich etwas überlegen, das Schlimmere war, dass sie die Situation ausgenutzt hat, in der du warst. So schaut's aus. Das heißt, wenn du ein freier, ganz normaler Mann gewesen wärst, ohne Knast im Nacken, hättest du dich auch anders verhalten? Ja. Also dann hätte ich mich sofort losgeeilt und dann wäre ich irgendwo andere Wohnung, alles Mögliche dann gesucht. Mhm. Aber so war man nun mal eben irgendwo gefangen. Offener Vollzug heißt, man geht raus in den Knast und wieder rein in den Knast. Ganz genau. Warum bist du denn dann überhaupt wieder raus aus dem Knast gegangen, zu dir nach Hause? Dann hättest du dir doch sagen können, ich bleib im Knast lieber. Mhm. Ja und nein, weil man liebt die Freiheit, man liebt eigentlich das Leben draußen. Man hat irgendwo selber gedacht, ja gut, das war es jetzt irgendwo. Aber im Endeffekt hat sich das immer wiederholt. Es war jetzt nicht regelmäßig, dass man irgendwo sagen konnte, gut, jedes Wochenende hatte man Urlaub. Und sie hat dann jedes Wochenende das gemacht, weil sie hatte Früh- und Spätschicht immer gehabt. Es ist nicht jedes Wochenende passiert. Nee, nicht jedes Wochenende, aber man kann so sagen, alle 14 Tage. Ja. Hast du das als sehr schlimm empfunden? Ja. Da leide ich heute noch runter. Ja, aber dann verstehe ich nochmal. Verstehe ich es nicht, wenn man das zweimal vielleicht so eine Tortur mitgemacht hat. dann ging ich doch nicht mehr dahin zu der Frau. Auch wenn man die Freiheit liebt, ich verstehe es, komm, das ist mir schon klar, dass das froh, dass du froh bist, wenn du mal ein paar Stunden aus dem Knast rauskommst, aber du kommst ja vom Regen in die Traufe. Ja, so war es auch im Endeffekt. Also ich hätte auch nicht den Mut gehabt irgendwo. Mir fehlte der Mut. Das hörte dann im August auf, 2007. Ja. Wieso? Warum? Da hatte ich dann die Scheidung eingereicht gehabt. Du? Ich hatte dann auch den Anwalt dann darüber informiert, weil die JVA eigentlich das so als lapidar so hingestellt hatte, so nach der Devise, können wir uns nicht vorstellen, gibt es nicht. Und da war das irgendwo für die dann gegessen. Also du hast dann dich doch schon, du hast das dann zur Anzeige gebracht? Ganz genau. Du hast es angezeigt oder nur in der JVA zunächst erzählt? Nein, ich habe es also den Anwalt erzählt und der Anwalt sagte dann auch, gut, dann erzählt es hier einen Beamten, die müssen irgendwie einschreiten in so welchen Fällen. Gut, jetzt war es bei mir auch so gewesen, ich stand auch kurz vor der Entlassung. Dann hatte sich das alles ein bisschen überschnitten gehabt und ja. Gab es denn dann ein Gerichtsverfahren? Nein, überhaupt nicht. Das wurde von der Staatsanwaltschaft niedergelegt. Kein öffentliches Interesse dran. Das heißt, bis heute ist da nie Recht gesprochen worden. So schaut's aus. Ich habe auch irgendwo psychologischen Beistand irgendwo gesucht, aber das ist so schlecht. Gerade hier so bei uns in der Gegend manchmal bis vor ein Jahr Wartezeit und länger. Glaube ich. Oder die Leute sind gar nicht dafür geeignet, weil sie es gleich von vornherein gesagt haben. Glaube ich auch, Dass sie gesagt haben, wir sind also nicht dafür qualifiziert. Bei einer Frau wäre es was anderes. Beim Mann ist es eine Seltenheit, weil... Wenn die das so krass gemacht hat, dass die dich mit einem Dildo vergewaltigt hat, hast du Verletzungen im Analbereich davon getragen? Ja. Die hatte davon auch Bilder gemacht gehabt. Das hatte ich damals auch den Anwalt gesagt gehabt. Deine Frau hat Bilder von dem Vorgang gemacht? Ja. Bist du im Besitz dieser Bilder? Nicht mehr. Sie war also so schlau gewesen, hatte die zwar auf ihren Rechner gemacht gehabt, aber im Endeffekt wurden die Bilder wohl gelöscht. Hast du dich denn von einem Proktologen untersuchen lassen, um festzustellen, welche Verletzungen im Schließmuskelbereich zum Beispiel? Nein, das war dazu nicht mehr gekommen, weil also die Zeit dazwischen war zu lang gewesen, zwischen dem Vorfall, also den letzten Vorfall und der Entlassung. Wie hast du denn das empfunden, als sie das gemacht hat? Grausam. Beschreib mal. Erniedrigung auf ein... Wirklich auf den letzten, also man kann wirklich sagen, war alles nur eine Erniedrigung. Man hat es zum Schluss nur noch so einfach über sich ergehen lassen und hat eigentlich nur noch gehofft, dass es bald vorbei ist. Hast du währenddessen auch immer starke Schmerzen gehabt? Zum Schluss nicht mehr, weil zum Schluss war einfach nur noch, ich habe ihr nur noch gesagt, mach es einfach, wenn du glücklich dabei wirst und Was waren das für Dildos? Waren das Dildos in der Größe eines durchschnittlichen Penis oder größere? Nee, kleinere. Also so penismäßig und ein bisschen kleinere auch. Mhm. Wie lange warst du vorher mit der Frau zusammen? Wir haben uns Anfang 2000 kennengelernt. Also eine ganze Menge Zeit war dazu. Ja, kennengelernt und kurze Zeit später haben wir dann auch geheiratet. Und dann ja eben diese 3 Jahre Haft dann, wenn man so sieht, ja irgendwo abziehen musste auch. In der ersten Zeit, hatte sie da auch so eine gewalttätige Ader? Nein, das ist eigentlich erst später dazu gekommen. Hat die sich im normalen Leben dir gegenüber früher korrekt verhalten oder war sie da auch eher herrisch schon mal? Ja, die war schon ein bisschen dominant angehaucht. Also das hat man schon ein bisschen gemerkt gehabt, dass wenn ihr was nicht so passte, dass sie also wirklich drauf war, es durchzusetzen damit. Als du dann dich von ihr getrennt hast, wollte sie das? Hat sie dem zugestimmt oder gab es da auch noch Theater? Nee, also sie hat dann zugestimmt, zum Glück eigentlich auch. Es gab zwar irgendwo doch einen kleinen Rosenkrieg im Ganzen, wo ich natürlich auch der Benachteiligte war und mein Anwalt dann auch sagte, wir ziehen das erstmal jetzt durch, was deine Frau jetzt erstmal gegen dich erstmal in der Hand hat und wenn das durch ist, dann räumen wir das ganze Feld oder versuchen nochmal das Ganze aufzurollen. Mal gucken, ob wir dann weiterkommen irgendwie. Aber das steht jetzt nicht mehr an? Im Moment nicht. Also ich muss jetzt erstmal noch eine Haftstrafe wieder absitzen durch meine Ex-Frau. Eine Haftstrafe durch deine Ex-Frau? Jo. Warum? ja, die hat es wieder geschafft, mehrere Klagen wieder durchzukriegen beim Gericht und Frauen stehen nun mal eben besser immer da beim Gericht. Was hat sie, was beschuldigt sie dich denn? Ja, sie hatte mich also beschuldigt gehabt, dass ich sie gestalkt hätte, weil es um meine Privatsachen auch ging und da, gut, da sagte mein Anwalt auch, dass ich sie irgendwie so auf Messers schneide irgendwie. Der eine sagt zwar Stalking, der andere sagt dann eben, gut, er wollte einfach nur seine eigenen Sachen wieder haben. Aber du bist wegen dieser Sache verurteilt worden und musst nochmal in den Knast. Ganz genau. Wegen dieser Frau, die das mit dir gemacht hat. So schaut's aus. Wurde das in dieser Gerichtsverhandlung auch nochmal thematisiert, was sie mit dir gemacht hat? Nein, also das wollte er dann separat machen. Mann, oh Mann, da steckst du aber in der Geschichte drin. Jo. Und das Schlimmste ist, weil kein Psychologe kann mir irgendwo helfen bei der ganzen Sache. Weil Schlafen ist so gut wie gar nichts mehr bei mir. Ich bin also mehr wach wie überhaupt. Und wenn man wirklich irgendwo welche Psychologen, wie ich ja schon sagte, ein Jahr Wartezeit und noch weiter hinaus. Wir werden jetzt gleich mal gucken, ob wir dir irgendwie helfen können. Wann musst du deine Haftstrafe denn antreten? Das wird jetzt wahrscheinlich so nächste oder übernächste Woche passieren. Und 3 Jahre? Nee, das ist jetzt ein bisschen weniger. Das ist jetzt 1,5 Jahre. Ja, immerhin. Ich war vorher 3 Jahre. Im Vollzug gewesen. So war das ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das einem, ich habe das vorhin ja schon mal zu dem Horst gesagt, dass das für einen Mann schwierig ist, das zu erzählen, sowas. Ist das auch. Dass man sich sehr schämt und dass andere Männer vielleicht denken, was bist du denn für ein Schlappschwanz, dass du sowas mit dir machen lässt, wie ich dich ja gerade am Anfang auch gefragt habe. Ja. Und ich habe das ja dann im Laufe des Gesprächs verstanden, dass du das ja aufgrund einer Erpressung hast über dich ergehen lassen. Oder dass die Erpressung zumindest da ein großer Faktor gespielt hat. Ja. Frank, wir werden mal uns schlau machen im Hintergrund, ob wir dir helfen können und ob wir dir irgendwas vermitteln können. Das wäre super gut. Dafür würde dich meine Psychologin, die Elke, gleich nochmal anrufen. Du kannst mit ihr auch nochmal ein paar Worte reden oder ein paar mehr Worte. Und sie wird dich dann mit den Informationen versorgen. Das wäre super gut. Würde mich freuen, wenn wir dir helfen können. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Jo, alles klar. Alles Gute, Frank. Jo, besten Dank. Tschüss. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Und ich freue mich auf Birgit, die ist 43. Guten Morgen, Birgit. Hallo. Hallo, Birgit. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich habe ein ziemlich großes Problem. Ich fange mal ganz kurz an. Ich versuche das kurz zu fassen. Ich habe im Juni 2008, nachdem ich schon eine ganze Weile Single war, einen Mann kennengelernt, den ich ganz klasse fand und hatte mit dem bis August letzten Jahres eigentlich eine sehr enge Beziehung. Das heißt, wir haben uns jeden Tag gesehen. Ja. Und habe dann zufällig irgendwann erfahren, dass er verheiratet ist und ein Kind hat. Wie, das hast du nach einem Jahr zufällig erfahren erst? Ja, er ist ein sehr super guter Lügner. Also er ist nie über Nacht bei mir geblieben, immer bis nachts irgendwann, aber irgendwann immer nach Hause gegangen. Was hat er dir denn erzählt, was mit ihm los ist? Ja, ganz tolle Sache. Er hat mir gesagt, er wohnt bei seiner Schwester, nachdem er eine lange Beziehung hatte und die Frau hatte ihn dann verlassen, wohnt er jetzt bei seiner Schwester, die auch seit kurzem getrennt ist und 2 kleine Kinder hat. Und Angst hat, abends allein zu sein. Das heißt, er muss jeden Abend nach Hause fahren, weil die Frau Angst hat. So, ich habe das natürlich geglaubt, naiv wie ich war. Wobei, es klingt schon ein bisschen komisch. Für mich klang es irgendwie nicht komisch. Er ist also ein perfekter Lügner. Ich habe ihn mal öfter darauf angesprochen, ich möchte deine Schwester mal kennenlernen. Und ja, hat er immer gesagt, ja, die weiß, ich war vorher mit einer Frau so lange zusammen und die hat mich betrogen und jetzt ist sie misstrauisch und lass uns erstmal abwarten und abwarten, abwarten. Dadurch, dass er jeden Tag bei mir war, habe ich da irgendwie gar keine schlechten Gedanken bei gehabt. Wie hast du es denn dann zufällig rausbekommen? Ich habe es zufällig rausbekommen, weil wir abends zusammen in einem Tanzlokal waren. Und er da eine Frau immer so ganz extrem anschaute und dann bin ich zu der Frau gegangen, als er mal kurz weg war und habe die Frau gefragt, ob sie ihn kennt. Und da hat sie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber ich kenne seine Frau. So habe ich es erfahren. Da hast du aber einen Schock gekriegt. Auf jeden Fall. Das glaube ich. Ich habe dann mich zusammengerissen, bin mit ihm noch zu mir nach Hause gefahren. Ja. wo er dann gleich sich aufs Sofa gelegt hat, weil er müde war und eingeschlafen ist. Dann habe ich mir sein Handy genommen und habe da geguckt, was da für Nummern drin stehen. Mhm. Und es waren alles irgendwie komische Namen, aber ich habe einfach die Nummer, die er am meisten angewählt hat. Die habe ich gewählt. Da war eine Frau dran und der habe ich gesagt, ich bin die Freundin von, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, klar. Und da hat sie gesagt, wie die Freundin, ich bin seine Frau. Ja. Was für eine filmreife Situation. Das war Wahnsinn. Das war also ganz, ganz schlimm für uns beide. Habt ihr euch denn getroffen mal? Mittlerweile macht sie mir das Leben schwer, deswegen rufe ich auch an. Wie ist denn... Also ich habe ihn ganz kurz gesagt an diesem Abend dann... rausgeschmissen. Du hast ihn konfrontiert damit. Ja, ja. Und wie hat er sich versucht zu rechtfertigen oder zu entschuldigen? Da hat er keine Chance zu gehabt, weil ich war so wütend. Verstehe. Er hat erstmal gesagt, das stimmt alles nicht und lass dir erklären und so. Ich habe überhaupt nichts hören wollen. Ich habe gesagt, geh mir aus den Augen einfach raus. Bist du denn heute mit diesem Typ immer noch liiert? Nein, um Gottes Willen, nein. Ich habe ihn an diesem Tag, als ich das erfahren habe, rausgeschmissen, auch noch ein bisschen mit Gewalt, muss ich sagen. Ich habe ihn also geschubst, weil er nicht gehen wollte, habe ich ihn geschubst und ich habe ihn rausgekriegt aus der Wohnung. Und du hast ihn danach nicht wieder gesehen? Das Problem ist, er wohnt ganz in der Nähe. Und seine Frau natürlich auch, was ich im Nachhinein erfahren habe. Aber seitdem macht mir die Frau das Leben zur Hölle. Aber seitdem ist die Beziehung mit dem Mann zerstört? Auf jeden Fall. So, also das war für mich kein Thema. Der ist verheiratet, der hat ein Kind. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Lass uns mal festhalten, das ist ja schon mal eine tolle Leistung, dass du sofort dann einen Cut gemacht hast. Ja. Viele bleiben dann ja doch irgendwie dann noch wieder dabei und lassen sich erklären und so Sachen. So, warum macht die Frau, die ihr jetzt, da ihr euch ja getrennt habt, die Hölle heiß? Ja, weil sie es mir nicht glaubt. Ach, sie denkt immer noch, dass ihr was miteinander habt? Ja. Wie macht? Ich muss dazu sagen, ich möchte jetzt nichts Genaues sagen, weil das vielleicht für mich nicht gut wäre, weil sie es dann wissen. Es sind keine Deutschen. Mhm. Sie wohnen zwar schon sehr, sehr lange hier, aber die sind nicht deutsch. Und die haben eine ganz andere Kultur. Wie macht sie dir denn die Hölle heiß? Also gewaltig. Ich habe sie, sie hat mich einmal versucht zu überfahren. Mit dem Auto? Vor meiner Haustür, ja, mit dem Auto. So, da habe ich noch, ich konnte mich in Sicherheit bringen in mein Haus. Und dann stand sie ganz oft abends vor meiner Haustür und hat meine Fenster beobachtet. Das habe ich gesehen, aber habe immer noch nichts unternommen. Ich hatte kurzfristig mal kein Auto, weil es kaputt war. Das heißt, ich musste zu Fuß einkaufen gehen. Ich war mal einkaufen und als ich da zum Laden wollte, ich muss dazu sagen, daneben ist die Polizeistelle hier in unserem Ort. Und die hat dummerweise, genau vor der Polizeistelle mich abgepasst. Also ist mir wirklich mit dem Auto so richtig vor die Füße gefahren, ist aus dem Auto gesprungen und hat gesagt, komm jetzt sofort in mein Auto. Also sie wollte mich praktisch entführen, kann man nicht anders sagen. Hat sie dich bedroht mit einem Messer oder einer Waffe, irgendwas? Nein, eine Waffe hatte sie nicht, aber sie hat... sie ist wie eine Furie auf mich losgegangen, hat mich am Arm gezerrt und wollte mich unbedingt... Bitte? Sie hat an dir gezerrt. Sie hat an mir gezerrt. Sie wollte mich also ins Auto bringen, genau vor der Polizeistelle. Und dann bist du in die Polizeistelle geflohen, oder wie? Richtig. Also ich bin dann immer aber spätestens, rückwärts gegangen. Aber spätestens da hättest du sie doch anzeigen können. Habe ich getan. Ich habe das getan. Und ich habe sie angezeigt. Die haben mir auch sehr geholfen bei der Polizei. Die haben mir also geraten, die einstweilige Verfügung zu beantragen. Und die haben das auch alles schriftlich fertig gemacht. Es gab auch einige Polizisten, die das alles gehört haben, weil die Fenster alle auf waren. Umso besser. Die haben das gehört, weil sie hat gekeift. Sie war eine Furie. Ist denn danach nochmal was Schlimmes passiert? Heute? Was ist heute passiert? Heute hat sie mich verfolgt. Also ich habe jetzt Gott sei Dank wieder ein Auto und trotzdem verfolgt sie mich. Also sie ist bis vor meine Haustür gekommen. Ich habe damals, muss ich das so sagen, die einstweilige Verfügung beantragt, was die Polizei mir geraten hat. Als der Gerichtstermin war, war ich leider zu einer Reha. Die war schon lange beantragt und das ging ganz fix, dass ich dahin musste. Ich konnte da also nicht absagen und die haben mir auch nicht Sie haben mir also empfohlen, das nicht zu unterbrechen. Also, was kann man jetzt machen? Hast du dich beraten lassen? Kann man Anzeige wegen Stalking stellen zum Beispiel? Habe ich alles getan. Also es läuft alles. Und du bist in guten, du wirst ordentlich beraten von einem Juristen? Nein, eben nicht. Ich habe damals, als ich von der Reha zurück war, da war ja der Termin schon gewesen. Ich hatte 2000 Schreiben hingeschickt, ich kann nicht und die Ärzte empfehlen, dass. Was war denn das für eine Reha übrigens? Bitte? Was war denn das für eine Reha übrigens? Das war eine Reha, ich bin Krankenschwester und ich habe schon seit ganz vielen Monaten überhaupt nicht mehr geschlafen. Also ich kann nachts nicht mehr schlafen. Also, und bin also eine ganze Zeit lang krankgeschrieben gewesen und war dann deshalb zur Reha. Birgit, lass mich mal was fragen zu dem Mann. Warum glaubst du, glaubst wirklich, die Frau geht davon aus, dass da immer noch was läuft zwischen euch? Ich denke schon. Hast du denn noch einmal versucht, mit dem Mann doch Kontakt aufzunehmen, um ihm klar zu machen, dass er ihr klar macht, dass es vorbei? Nein. Ich möchte mit ihm nichts zu tun haben. Er hat mich belogen, er hat mich betrogen und auch sie betrogen. Also ich möchte mit ihm gar nichts mehr zu tun haben. Bloß, wie gesagt, sie glaubt es nicht. Sie hat mich heute abgepasst oder sie ist mir hinterhergefahren und hat auf meinem Parkplatz vor meinem Haus, hat sie neben mir geparkt, ausgestiegen. Ich bin im Auto natürlich sitzen geblieben und habe, weil ich, sie war ja gewaltätig gegen mich auf jeden Fall. Also ich konnte mich dann retten, okay, indem ich... Okay, jetzt habe ich verstanden. Du saßt in einem Auto, sie ist ausgestiegen und was hat sie dann getan? Heute. Ja, ja. Heute. Und was hat sie dann getan? Ja, sie kam zu mir wieder angerannt wie eine Furie und ja, ich habe dann gesagt, ich habe dann mein Handy in die Hand genommen und habe gesagt, ich rufe jetzt die Polizei. Du saßt im Auto. Hat sie gesagt, ich saß im Auto. Mhm. Genau. Ich habe das Fenster nur ein Stück aufgemacht, ein ganz kleines Stück. Und dann hat sie angefangen wieder rumzuzetern, also zu schreien und. Und wie löste sich das auf, das Ganze? Bitte? Wie löste sich das Ganze dann wieder auf? Indem ich sie beruhigt habe, weil sie hat geschrien und ich war ruhig und ich habe ihr gesagt, pass auf, ich will nichts mehr von deinem Mann, bitte glaub's mir, ich will nicht. Ach so, das hast du sagen können. Natürlich. Und hat sie da vielleicht etwas ruhiger darauf reagiert? Nein, sie hat mir also so praktisch ein Ultimatum gestellt, das hat sie schon öfter gemacht, ich soll hier wegziehen, weil ich wohne leider Gottes in der Nähe von denen und sie verlangt von mir, dass ich hier wegziehe. Ich habe ihr gesagt, pass auf, ich kann mir das im Moment nicht leisten. Das ist ja wirklich eine Horrorsituation. Also du bist ja da in einem Nervenkrieg involviert. Ja, auf jeden Fall. Und was sagt denn die Polizei, was du machen sollst? Die Polizei hat mir eine Direktwahl gegeben und hat gesagt, wenn sie in der Nähe ist und ich mich bedroht fühle, dann soll ich sofort die Polizei rufen. Mhm. So, ich habe das heute wieder nicht getan, weil ich bin immer so gutgläubig und ich habe gedacht, naja, lasse ich sie erstmal reden. Naja, gut, da bist du ja nur ein gebranntes Kind, ne? Dass du jetzt, die Gutgläubigkeit ist ja nun eigentlich, sollte ja nun weg sein nach all dem, was passiert ist. Ja, sollte eigentlich. Vielleicht. Aber irgendwie tut sie mir auch leid. Das ist das Problem. Sie tut mir auch leid. Mhm. Weil sie hat ja nun auch. Also er ist ja derjenige, der die Schuld hat. Ja, ja, natürlich. Ich habe ihr dann auch, weil sie hat mir gesagt, sie würde am liebsten meine Wohnung stürmen und mich vom Balkon schmeißen. Mhm. Das hat sie wortwörtlich gesagt. Weißt du, da natürlich, so ganz objektiv gesehen kann man natürlich sagen, sie tut dir leid. Andererseits, die hätte dich fast überfahren und da hält sich dann das Mitleid auch noch in Grenzen. Ne? Sicher ist sie wahrscheinlich sehr, sehr auch ein Opfer ihres Ehemanns, aber es geht ja um dich. Vielleicht wäre es klug, Birgit, wenn du auch nochmal Kontakt zum Weißen Ring aufnehmen würdest. Opferorganisation. Das ist ja nun ein spezieller Fall. Auf jeden Fall könntest du von den Leuten dort ordentlich beraten werden. Denn das geht dir doch auch auf die Nerven, Mensch, oder? Auf jeden Fall. Ich kann überhaupt nicht. Also ich schlafe sowieso schon schlecht, wie gesagt. Aber ich hätte ja jedes Mal Angst, wenn ich du... Ja, ich hätte ja Angst, wenn ich du wäre wie im Schritt vor die Tür. Das tue ich auch kaum. Ich gehe kaum raus. Also ich gehe schon seit der ganzen Zeit, seit das passiert ist, seit sie mich da ins Auto zerren wollte, gehe ich nicht mehr raus. Mhm. Ich verlasse meine Wohnung gar nicht. Ich kenne die Umgebung hier meines Hauses, meines Wohnhauses überhaupt nicht. Ich traue mich gar nicht raus. Mhm. Jedes Mal, wenn ich nur den Müll wegbringe, gucke ich mich 10-mal um. Glaub ich. Vielleicht irgendjemand von denen, weil die kommen ja in Scharen. Die kommen ja nie alleine. Und ich habe einfach Angst. Ich bin ständig in Angst. Birgit, wir werden dir jetzt noch die Nummer vom Weißen Ring geben. Ja. Dann solltest du da anrufen, das ist auf jeden Fall immer eine gute Adresse und da kriegst du immer eine ordentliche Beratung. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und viel Kraft, das durchzustehen. Und hoffentlich ist der Horror bald vorbei. Ja. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Das mache ich. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Henrik Hage. Morgen ist die Nacht von Freitag auf Samstag. Dann auch wieder eine freie Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Und um 1 sind wir hier in 1 Live und wieder Fernsehen. Bis dahin.